Charlotte steigt ein. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem gleichnamigen Roman von Linda Barnes. Moment, ich bin gleich da. Was könnte auch mal wieder auf mich? Ich will überhaupt nichts mehr. Moment! Bin schon da. Hallo. Hatten Sie heute Morgen angerufen? Mrs. Devons? Miss Devons. Oh. Margaret Devons. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Sie nicht so schnell erwartet. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung. Sie sind doch Miss Carlyle, die Privatdetektivin. Ja. Möchten Sie einen Kaffee oder Tee? Wer weiß, ob die Geschichte passiert wäre, hätte Margaret Devons nicht diese nette alte Dame-Fassade gehabt. Wenn deine Oma Räder hätte, wäre sie ein Omnibus. Wie meine Mom und vor ihr, ihre Mom, je nach Situation mal auf Jiddisch, mal auf Englisch zu sagen pflegte. Wissen Sie, ich bin nur hier, weil mein Bruder Eugene nicht mehr da ist. Oder wenn Miss Devons mir auf Anhieb die Wahrheit gesagt hätte. Als sie mich 3 Stunden früher als vereinbart aufsuchte, hatte ich jedenfalls keine nette Fassade. Ich trug meine älteste Volleyballhose und einen knallroten Pullover, der mir nicht steht. Ich habe nämlich rotes Haar, wirklich rotes Haar von der Art, für die die Worte wie flammend rot kaum ausreichen. Im Übrigen war ich barfuß und hatte noch keinen Gedanken an Make-up verschwendet. Ich laufe viel barfuß herum, weil ich 1,85 groß bin und Schuhgröße 43 habe. Einen Großteil meines Lebens verbringe ich mit der Suche nach Schuhen. Mein Bruder heißt Eugene Paul Mark Devons. Und er hat 16 Jahre mit mir zusammengelebt, seit seine Frau gestorben ist. Unter dem Mantel, den ich ihr abgenommen hatte, trug sie ein blau geblümtes Kleid mit einem so ehrbar hochgeschlossenen Kragen, als käme sie direkt aus der Kirche. Der Wollmantel hatte eine gewisse Fülle vorgetäuscht. Ohne ihn war sie so dünn, dass ich die spitzen Knochen zwischen ihren Schultern sehen konnte. Ich will keineswegs meinen Bruder in Verlegenheit bringen, wissen Sie, aber... Eugene war einfach verschwunden. Und sie wollte partout nicht die Polizei einschalten. Er ist jünger als ich und immer noch ein bisschen draufgängerisch, aber ein guter Mensch. Und ich bin keineswegs streitsüchtig. Ihr Bruder ist doch Taxifahrer bei Green and White, wo ich auch ab und zu aushelfe. Ja, ja, das weiß ich. Die Chefin hat mich ja zu Ihnen geschickt. Für alle Fälle habe ich Ihnen ein Foto mitgebracht. Ich habe meinen Bruder am Mittwoch zum letzten Mal gesehen, als er zur Arbeit ging. Sie gab mir das Foto mit zittrigen Händen. Wenn je ein Mensch die Landkarte Irlands ins Gesicht eingegraben hatte, dann Eugene Paul Mark Devons. Ich erinnerte mich nur vage an ihn, einen fröhlichen, rotgesichtigen Mann mit widerspenstigem Haarschopf. Ich konnte mich an den Geruch seiner Zigarren erinnern. Er sieht nicht aus wie 56, nicht wahr? Das Nesthäkchen. Völlig verzogen. Mit den eingefleischten Berufsfahrern haben wir Teilzeitfahrer kaum etwas zu tun. Eugene Devons war mir nur aufgefallen, weil er behauptet hatte, er und die anderen irischen Taxifahrer seien die letzten echten Amerikaner. Sie machten Sauftouren und hockten meist im Pub The Rebellion zusammen. Wie hoch ist Ihr Honorar? Ich erwartete ein Scheckbuch, aber sie holte eine dicke, lederne Geldbörse aus ihrer Handtasche. Sie versuchte, sie vor meinen Blicken zu verbergen, aber ich sah klar und deutlich einen Riesenpacken Scheine. Sie zog auf die bloße Andeutung eines Vorschusses gleich 10 Hunderter heraus, strich sie glatt und legte sie ordentlich auf den Keksteller. Ich will keineswegs behaupten, dass mir nicht von Anfang an etwas faul vorgekommen wäre. Aber Carlotta, seit wann liest du die Katzenpost? Hör dir das mal an, Ross. Herzlichen Glückwunsch, Mr. und Mrs. Thomas C. Carlyle. Sie haben den ersten Preis im großen Preisausschreiben gewonnen. Das ist doch ein Irrtum, eine oder? Eine Reise nach Italien oder $20,000. Quatsch. Nach freier Wahl. Den Preis kann allerdings nur das Ehepaar einlösen. Und jetzt willst du deinen Kater heiraten? Oh Mann, Ross, Ich habe meine Telefonnummer unter Thomas C. eintragen lassen. Dem Kater ist das recht. Meinen Namen wollte ich nicht im Telefonbuch haben, weil erstens Frauen komische Anrufe kriegen und zweitens Ex-Polizistinnen komische Anrufe kriegen. Also habe ich Tom verzeichnen lassen, da er das einzige männliche Wesen ist, mit dem ich normalerweise die Wohnung teile. Und so bekommt Tomcat laufend Post. Ist ja ein typisches Carlotta-Problem. Und dein Problem ist, dass du heute Fenster putzen wolltest. Ah. Fest versprochen, statt der Miete wolltest du nämlich ein bisschen Hausarbeit für mich übernehmen. Ich hab ja schon angefangen. Hast du nicht. Du hast schon wieder 3 Stunden lang deine Haare gefärbt. Sieht doch super aus. Jetzt sind sie hinten blau und vorne grün. Davon verstehst du nichts, Carlotta. Von Klamotten auch nicht. Um's dir gleich zu sagen, wo du auf meine Titten schielst. Ich schiel nicht auf deine Titten. Ich frag mich nur, wie kann ein halbwegs erwachsener Mensch ein T-Shirt tragen mit dem Aufdruck Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn man so ausladend gebaut ist, ist doch direkt eine Einladung. Na und? Immer hast du was an meinen T-Shirts auszusetzen. Ja. An allen 64. Und du hast es nötig, deinen Kater als Ehemann auszugeben. Es wären immerhin $20,000. Frag doch deinen Gangster-Lover, Sam Janelli, der kann dir einen Ausweis fälschen. Ross, lass Sam aus dem Spiel, okay? Allerdings könnte er herausfinden, wieso ich den ersten Preis gewonnen habe. Ich habe nämlich an gar keinem Preisausschreiben teilgenommen. Wie, du hast dann gar keinen Preis? Nein, bestimmt nicht, das wüsste ich. Na, vielleicht läuft dein Kater herum und macht Preisausschreiben. Wie läuft's eigentlich bei dir so? Mit Lemon läuft's gut und mit Bill läuft's auch noch. Ich meine nicht, ob du einen Mann brauchst, sondern Geld. Das natürlich auch. Dann kannst du mir assistieren. Ja. Ich muss in einen Irish Pub und ich will da nicht allein hin. Aber Ross, zieh dich bitte entsprechend an. Ich verspreche dir in Sack und Asche, wenn du willst. Und alles in Irish Green. Untersteh dich, es ist nicht St. Patrick's Day. Um den Gewinn einzulösen, musste man eine Nummer anrufen. Mit wem spreche ich? Sie entpuppte sich als Cedar Wash Ferienwohnungsgesellschaft. Carlotta Carlyle. Soll ich's buchstabieren? Oh, die Frau von Thomas C. Carlyle? Oh. Sie rufen sich ja wegen des Preisausschreibens an. Bingo, Mister. Über die Hälfte der Wohneinheiten mit 2 Schlafzimmern im herrlichen Zederngrund sind bereits vorverkauft. Na, ich dachte, ich könnte auch die $20,000 nehmen, Mister. Besichtigen müssen Sie. Ohne Kaufverpflichtung. Wäre es Mr. Carlyle und Ihnen am nächsten Samstag recht? Ach, es ist ganz schlecht. Mein Mann ist verreist, aber ich könnte kommen. Sie müssen beide anwesend sein. Na, Thomas ist nach Übersee. Ich stellte mir meinen Thomas C. Carlyle vor, der mit einer gut bewaffneten Schar afghanischer Guerillas durch einsame, zerklüftete Berge zog. Seinen Burnus flatternd im Wind. Er sah wie Robert Redford aus, nur jünger. Mein Kater TC strich mir am Bein entlang. Er sah überhaupt nicht wie Robert Redford aus. Tja, Mrs. Carlyle, es tut mir leid, unsere Bedingungen, ich muss da um Verständnis bitten. Aber Sie sollten versuchen, mit Ihrem Mann in Kontakt zu kommen, aber Mrs. Carlyle. Vielleicht geht es anders nicht. Geht es nicht. Ich legte auf und starrte TC hasserfüllt an. Man kann ja einen Frosch auf die Nase küssen und hat immerhin die Chance, dass ein Prinz daraus wird. Aber was zum Teufel macht man mit einem Kater? Das Leben ist ein schlimmes Kopfweh auf einer lauten Straße, pflegte meine Großmutter auf Jiddisch zu sagen. Für meinen Vater, den Iren, war das Leben dagegen hauptsächlich Whisky, Gesang und Gaelic Brotherhood Association, die Landsleute in Irland unterstützte, also Spenden für Wohltätigkeitszwecke sammelte und das Ergebnis jedes Mal mit Whisky und Gesang feierte. Whisky und Gesang. Die Association schlief mit der Zeit ein. Merkwürdigerweise trugen dennoch einige der Gäste im Irish Pub The Rebellion Anstecknadeln der GBA, der Association, am Revers. Sammelten die etwa immer noch Spenden? Down by the riverside. Drei von Glorias Taxifahrern saßen da. Sean Boyle, der immer aussah wie eine Kreuzung aus Nikolaus und Schnapsdrossel. Costello in seiner ewigen schwarzen Lederjacke. Und Joe Fergus, drahtig, verrunzelt und allenfalls 1,55 groß. Ein Vierter, der jünger war und mir den Rücken zukehrte, sprach auf die anderen ein. Aber ich verstand nichts. Was macht denn Mooney hier? Während ich den Fahrern zuhörte, merkte Ross sofort, dass Bullen da waren. Mooney schaute zu uns herüber. Als ich noch bei der Polizei war, war Mooney mein Boss. Der kommt ja zu uns. Wir hatten ein paar Mal vor, es miteinander zu versuchen, zuckten aber jedes Mal davor zurück. Er, weil ich ihm zu selbstständig war. Ich, weil er noch bei seiner Mutter wohnte, mit 40. Außerdem kribbelt es bei mir einfach nicht richtig, obwohl ich ihn mochte. Ich habe eine Wette abgeschlossen, Carlotta. Ich kann schnell einen Hunderter verdienen, wenn du mit mir gehst. Und was bekommst du, wenn ich dir mein Bier über die Eier schütte? Es ist aber wichtig. Weh, du verarschst mich. Ross, ich komme wieder. Halt die Stellung. Und wenn die Fahrer gehen? Soll ich ihnen etwa hinterher? Bleib einfach auf deinem hübschen Hintern sitzen. Weh, was steht denn da auf deinem T-Shirt? Wild leben. Jung sterben. Was hast du mit John Flaherty zu schaffen? Wer ist das? Stell dich nicht doof, Carlotta. Der Typ, der euch den Rücken zudreht. Ich erzähl's dir, wenn du mir einen Gefallen tust, Moni. Willst du mit mir ausgehen? Es geht darum, für eine Katze aufzutreten. Ha, so auf allen Vieren rumzulaufen und zu miauen? Nein, mit mir aufzutreten. Werde ich gestreichelt? Ich erzählte ihm vom Preisausschreiben und er erzählte mir, dass gegen Flaherty irgendwelche Ermittlungen im Gange waren. Aber so richtig ins Detail ging keiner von uns. Lass die Finger von Flaherty. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ich überlegte mir, ob ich Mooney vom verschwundenen Eugene Devons berichten sollte oder lieber nicht. Kam aber nicht mehr dazu. Plötzlich rasten 5 Taxen an uns vorbei. Und drinnen saßen keine Fahrgäste, sondern lauter Männer, die ich ebenfalls als Taxifahrer kannte. Du, ich muss weg und rauskriegen, was Flaherty vorhat. Die fahren Richtung Jamaica Plain. Ich wusste in dem Moment noch nicht, dass sein Fall vor allem mein Fall war. Sonst hätte ich mich nicht abschütteln lassen. Ein verlorener Abend, dachte ich auf dem Nachhauseweg und vergaß Ross im Irish Pub. Aber Ross vergaß noch mehr. Sie kam gar nicht nach Hause. Sometimes it's hard to be a woman. Ich mag diese Sache mit Eugene überhaupt nicht. Er hat nicht mal sein Taxi hergebracht. Die Chefin von Green and White saß mit ihrer ungeheuren Körperfülle im Rollstuhl wie eine für den Thron geborene Königin. Eine fast schwarzhäutige Herrscherin, die Haare im Black Panther-Stil wie eine Krone auf dem Haupt. Sie regiert die Taxifirma Green and White mit Samthandschuhen, in denen sich eine eiserne Faust verbirgt. Sag keinem, dass ich Miss Devon zu dir geschickt habe. Glorias Querschnittslähmung ist Folge eines Autounfalls. Die Versicherungssumme, die sie erhielt, steckte sie in die Taxifirma von Sam Janelli, die fast pleite war. Im Nu peppelte Gloria den Laden hoch. Und vor allem sag es Sam nicht. Du weißt, er hat es nicht gern, wenn du detektivisch wirst und die Firma womöglich in irgendwas reinziehst. Sam Janelli stammt aus einer Italo-Gangsterfamilie, während Gloria aus der schwarzen Mittelklasse kommt. Vermutlich würde niemand glauben, dass so ein Duo harmoniert, aber die beiden sind erfolgreich. Sam ist es lieber, wenn du für uns Taxi fährst. Oh nein, Gloria. Sam hätte es am liebsten, wenn ich ihn heirate und ihm viele kleine Janellis zur Welt bringe, die schon in den Windeln süße kleine Mafiosi werden. Jedenfalls behaupten die anderen Fahrer, sie wüssten von nichts. Die nehmen das nicht ernst. Vielleicht ist Eugene mit einer neuen Braut durchgebrannt oder hat sich zu Tode gesoffen. Ich jedenfalls glaube beides nicht. Sag mal, Gloria, hatte John Flaherty gestern den ganzen Abend Schicht? Am späten Abend auch? Ich dachte, du beschäftigst dich mit dem verschwundenen Eugene Devons, Carlotta. Was willst du von Flaherty? Die Polizei hat ihn festgenommen, aber heute früh haben sie ihn wieder freigelassen. In Jamaica Plain? Wieso in Jamaica Plain? Irgendwo in der Hafenkneipe, soviel ich weiß. Na, noch was, Gloria. Also die anderen Fahrer kenne ich ganz gut, nur Flaherty nicht. Und in seinen Unterlagen steht nichts als seine Adresse. Carlotta. Keine früheren Tätigkeiten, keine Sozialversicherungskarte, nichts. Carlotta, du hast absolut kein Recht, im Büro herumzuschnuffeln. Ja. Halt dich bloß raus, das hat nichts mit Eugene Devon zu tun. Und jetzt such dir ein Taxi raus und tu mal wieder was für die Firma, okay? Margaret Devons wohnte ebenfalls in Jamaica Plain. Die Haustür stand offen. Ihr Wohnzimmer war verwüstet, die Küche noch mehr. Das sah nicht nach Raub aus, es sah aus wie Rache. Ich fand Margaret im Esszimmer in eine Ecke gedrückt, das geblümte Kleid hochgeschoben, eine große weiße Schürze halb über dem Gesicht. Ein Rinnsal Blut sickerte ihr aus einem Mundwinkel. Ich hielt mein Ohr an ihre Brust und spürte, wie sie sich beim Atmen hob und senkte. Das Telefon war aus der Wand gerissen, also lief ich über die Straße zu einem Nachbarn. Ich rief Mooney an. Während ich auf die Sirene des Krankenwagens horchte, zupfte Margaret mich plötzlich am Arm. Finden Sie Juicy, bitte. Sprechen Sie jetzt lieber nicht, Margaret. Verstecken Sie es für mich. Was verstecken? Den Dachboden. Dachboden, die Spielzeugtruhe, verstecken Sie es für mich. Bis Sie wissen, wo Eugene ist. Die Typen haben also nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben. Die kommen wieder. Beeilen Sie sich, Carlotta. Als Margaret ins Krankenhaus abtransportiert wurde, war ich schon auf dem Dachboden. Niemand suchte mich. Aber ich fand keine Spielzeugtruhe, so sehr ich das alte Gerümpel hin und her schob, das Haar voller Spinnweben. Dauernd stieß ich mir den Kopf an der Dachschräge. Ich bekam Kopfschmerzen. Erst als ich mich auf den Fußboden setzte, fiel mir eine Geheimtür auf. Gleich hinter der Öffnung stand eine Holztruhe mit gewölbtem Deckel. Sie war nur verriegelt, nicht abgeschlossen. Kinderspielzeug und Klamotten lagen oben auf, hauptsächlich Halloween-Kostüme. Darunter lagen Geldbündel. Eine Menge Geld mit grünen Bauchbinden. GBA stand auf den Banderolen. Ich habe eine interessante Neuigkeit für dich, Carlotta, über deinen John Flaherty. Sie war zwar nicht mit Flaherty im Bett, aber mit einem, der ihn kannte. Ross hat Erfolg bei Männern. Wenn sie zu einem Kerl nett ist, erfährt sie Sachen, die weder seiner Ehefrau noch dem Finanzamt je bekannt werden. Er ist gar kein Ire. Natürlich ist er Ire. Flaherty ist ein uriririscher Name. Er ist kein Ire, ich hab's aus bester Quelle. Aber was er ist, das habe ich nie erfahren. Hast du schon wieder ein neues Katzenklo gekauft? Wieso das denn? Ross ist eine liebe Zeitgenossin, ehrlich. Trotz der falschen Wimpern, des clutching Make-ups, des aufdringlichen falschen Schmucks und des heiße Puppe-Heavy-Metal-Bildes, das sie abgibt. Sie ist nur ungefähr 1,60 groß und wirklich dünn. Aber sie hat diese unglaublichen Brüste, an denen es wahrscheinlich liegt, dass sie die schrägste T-Shirt-Kollektion der Welt ihr eigen nennt. Im Moment trug sie eins in wildromantischem Lila mit dem Aufdruck: Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich bin schizophren und ich bin's auch. Was guckst du so? Soll ich dir helfen? Ich schaff's schon, danke. Okay, auch gut. Weil Lemon kommt gleich. Zum Karate. Ich hatte es eilig. Ich nahm die neue Plastikwanne und füllte sie mit dem Margaret Devons Geld. Über 14.000 Dollar. Ich rüttelte, bis die Bündel eine ebenmäßige Fläche bildeten und packte TCs alte Kotkiste darüber. Sie passte perfekt. Niemand wäre darauf gekommen, dass der Kater sein Geschäft auf einem Haufen Geld verrichtete. Ich verbrauchte fast eine ganze Rolle breites Isolierband und klebte damit die beiden Katzenklos im Badezimmer ordentlich zum Dollar-Sandwich zusammen. Das Ganze sah wie ein etwas höheres Katzenklo aus. Hallo? Oh, oh. Entschuldige, die Tür stand offen. Komm rein, Mooney. Du, was machst du denn jetzt eigentlich mit dem Katzenzaster? Wieso? Na, das Preisausschreiben. Die sind total stur. Ich muss den Ehemann mitbringen. Ja, wenn du mir einen netten Antrag machst, zum Beispiel auf einem Knie, und mir noch einen Strauß Gänseblümchen kaufst, dann könnten wir heute Abend schon heiraten. Mooney, der Ehemann heißt Thomas C. Carlyle. Du müsstest Vor- und Nachnamen ändern. Und was sonst noch? Was ist mit dem Kleingedruckten? Ja, das ist ja das Komische. Da ist sonst nichts. Leih mir das Schreiben 2-3 Tage. Okay, aber versau's mir nicht. Wenn Sie pleite sind, gut, dann geh hin und verhafte Sie. Aber wenn Sie Geld haben, legal oder nicht, brauche ich erst die 20 Riesen. Ist das klar? Eigentlich bin ich wegen Margaret Devons gekommen. Darf ich mich setzen? Ja, und ich wollte dich fragen, was du gegen Flaherty im Schilde führst. Oh, ich sehe schon. Wir werden eine lange Debatte haben. Ich hatte nicht vor, den Fall Devons der Polizei auszuhändigen und machte mich ebenfalls auf eine längere Sitzung gefasst. Dann kam der erste Bums von oben. Das ist nur meine Mieterin, Ross. Ach, hebt sie Gewichte? Lässt sie fallen? Na, sie nimmt Karate-Stunden. Ich glaube, wir telefonieren im Laufe des Tages, Carlotta. Sonst komme ich hier noch auf unanständige Gedanken. Gerade wolltest du mich noch heiraten. You pretty thing. Let me buy you wedding ring. Let me hear the choir sing. Oh, you pretty thing. Dem Herrn sei Dank für kleine Wohltaten. Endlich einmal keine Krankenschwester. Haben Sie Eugene gefunden? Ich hab's überall probiert. Ihr Bruder hat ja nicht mal ein Auto, keine Kreditkarte. Er ist nirgendwo hingeflogen und mit keinem Schiff abgehauen. Margaret, was hat es mit GBA auf sich? Mit dieser gälischen Bruderschaft, meine ich. Eugene meinte, die Treffen würden mir nicht zusagen. Sie würden saufen und Karten spielen. Ja. Es seien nur die Taxifahrer. Erst als er verschwunden war, schaute ich in die Spielzeugkiste und als ich das viele Geld sah, bin ich zu Ihnen gekommen. Ja, aber erst waren Sie beim Taxiunternehmen. Hab ich ja gesagt. Ich wollte mit einigen von den Männern sprechen, mit John Boyle, Joe Fergus, Pat O'Grady. Der war krank. Die anderen haben nur gelächelt. Reg dich nicht auf, der kommt schon wieder. Ist das Geld für die IRA? Ich nehme es doch an. Ich weiß es einfach nicht. Margaret, ich werde jetzt als erstes dafür sorgen, dass wir einen Polizisten zur Bewachung erhalten. Na. Und Telefon ans Bett. Wenn man damit die Schwestern verscheuchen kann. Du hast mir gefehlt, Carlotta. Oh, Sam. Ich erkenne dich sofort wieder. Du bist die, die gern nach oben klettert. Du siehst eigentlich aus, als könntest du dein Gewicht gut selber tragen, Sam. Was geht in deinem Rotschopf vor, Carlotta? I want you to love me. Sam. Wir wechselten uns ab. Und es war herrlich. Ich merkte, dass ich Geräusche von mir gab, mit denen ich bei Ross durchaus Anerkennung gefunden hätte. Und ich wünschte mir plötzlich, sie und Lemon könnten mich sehen, die ach so kühle Carlotta. Sam war muskulös und schweißnass. Warum grinst du so? Bin ich albern? Meine Gedanken schweiften leider völlig ab. Zu Green and White, zu Gloria. Ich versuchte mir Sams Geschäftspartnerin als geheimen IRA-Drahtzieher vorzustellen. Das ging total daneben. Die schwarze Königin Gloria als Sympathisantin der Iren. Gloria, Kommandante der Organisation der Unterdrückten dieser Erde oder einer ähnlichen Gruppe. Selbst meine Einbildungskraft, die Sam ausgesprochen stark nennt, streikte. Ich stellte mir Gloria mitten in der Parade am St. Patrick's Day vor, einem Bostoner Ereignis, bei dem ich noch nie einen Afroamerikaner gesehen hatte. Und das amüsierte mich so sehr, dass ich fast laut gelacht hätte. Du bist nicht bei der Sache. Warme, braune Augen und ein leichtes Lächeln. Breite Wangenknochen, schmale Kiefer, ein wohlproportionierter Körper. Schöner Sohn einer Mafiafamilie. Er hat alle nur denkbaren Verbindungen, ist aber nicht vorbestraft. Ein göttlicher Liebhaber. Wie sollte ich ihn aushorchen? Ich konnte im Geiste förmlich hören, wie ich ihn bei unserem Bettgeflüster plötzlich über Flaherty ausfragte, so ungefähr in dem Stil. Sag mal, Sam, was ich dich schon immer fragen wollte. Noch ein Drink? Sam, ja. Vergiss den Drink. Ich vergesse alles andere. I want you to love me, baby. Love me and please don't get me killed. Ich weiß nichts von meiner Verwandtschaft mit John Flaherty. Lass sie zufrieden. Verwandtschaft? Meine Schwester Gina hat einen Außenseiter geheiratet. Kein Italiener. Der Kerl ist ihre. Gott bewahre. Und meine Schwester hat ihn sich selbst ausgesucht. Er heißt Flaherty. John ist also ihr Sohn, Capito? John hat ihr Ärger gemacht, da hat sie ihn mir anvertraut. Der Junge ist in Ordnung. Klar? Sam, ich... Hey, was ist denn? Er hat dich doch nicht etwa angemacht. Ich mach eine andere Musik. Sweetheart, you know it's been a while. Something that's been on my mind that I really need to express. Wir bewegten uns zu der Musik wie vertraute Liebende und stimmten unseren Rhythmus auf die Lust des anderen ab. Are an angel sent from hell. Aber unsere Gedanken hätten nicht weiter voneinander entfernt sein können. Your mouth like a sailor. Your cheap cosmetic smell. Das Nachmittagslicht fiel schräg durch die Jalousien. Darling. Locken von seinem dunklen Haar kitzelten mich im Gesicht. Ich weiß nicht, was Sam dachte. Was mich betrifft, ich habe vermutlich Abschied genommen. Darling, you ruined my life. So I hate you and I always will. Ich machte meine Touren, nicht lustlos, denn ich fahr gern Taxi, aber ich hatte Probleme, mich auf das Geschwätz der Fahrgäste zu konzentrieren. Mir ging einfach zu viel durch den Kopf. Man kann nicht in Boston leben, ohne hier und dort was von der IAA mitzubekommen. Die mit Farbe gesprühten Initialen auf Briefkästen, Spendenaufrufe an schwarzen Brettern in Waschsalons, kleegrüne Sammeldosen an strategisch günstiger Stelle in gewissen Kneipen. Nachdem Margaret überfallen worden war, trug ich meinen Revolver Kaliber 38 bei mir, mit einer 4-Zoll-Trommel nach dem normalen Polizeistandard. Und Revolver nach Polizeistandard beschwören bei mir nur schlechte Erinnerungen an die Zeit darauf, in der ich selbst noch bei der Bostoner Polizei war. Erst nach Stunden langweiliger Fahrten und deprimierender Gedanken fiel mir plötzlich ein, dass ich hinter John Flaherty her war. Dass Flaherty der Neffe von Sam Janelli, meinem Geliebten oder vielleicht schon Ex-Geliebten war. Und dass das, was ich also vorhatte, Krieg mit den Janellis bedeuten könnte. Lavington 17, eine Mordzahl. So. Übernehme ich. Du bist doch viel zu weit weg, Boyle. Das übernimmt Boyle, Gloria. Basta. Jede Nacht verfolgte ich einen der Kollegen. Sean Boyle benahm sich besonders auffällig. Er beförderte nicht nur verlorene Seelen in die Vororte hinaus, sondern hielt dauernd an diversen Bars. Entweder musste er so oft trinken oder so oft pinkeln, oder er sammelte wirklich so viel Zaster für die Organisation ein, aus den grünen Sammeldosen in den Kneipen. Schaffst du's, Boyle? Klar, Flaherty. Ich kenne alle Seitenstraßen. Also holte ich Boyle in der Lavington ein. Er hielt vor einem Haus. Im oberen Stockwerk ging das Licht aus. 15 Sekunden später öffnete sich die Eingangstür. 3 Männer kamen heraus. Der erste schien die Leitfigur zu sein. Er trug einen konservativen Anzug, ein weißes Hemd, das im Dunkeln leuchtete, und eine modische, schmale Krawatte. Seine Gesichtszüge wurden von einem würdigen Filzhut beschattet. Er wirkte irisch. Die anderen gingen mit einem halben Schritt Abstand hinter ihm her, wie Leibwächter. Der Linke hatte eindrucksvolle Muskelpakete. Er trug eine Sporttasche. Der gut gekleidete Mann stieg in Boyles Taxi. Die Sporttasche wurde ihm ausgehändigt. Ich verfolgte Boyle und war überrascht, dass er seinen Fahrgast im Irish Pub ablieferte. Um 7 Uhr in der Frühe, als Boyle sein Taxi abgab, hatte ich kein Gefühl mehr in meinem Hintern. Ein Berufsrisiko, das ich fast vergessen hatte, weil ich lange nicht mehr so viel Taxi gefahren war. I gotta keep moving. Keep moving. Blues falling down like hell. Blues falling down like hell. Ich war müde, hatte kaum etwas verdient, weil ich anderes zu tun hatte. Und da sah ich Flaherty und konnte ihn schon auf den ersten Blick nicht ausstehen. Er war ein paar Jahre älter als ich, hatte schlechte Zähne, gelb und schief. Sein Gesicht war wohlgeformt, aber die Gesichtszüge schienen alle in der Mitte zusammengequetscht zu sein. Augen, Nase und Mund waren zu klein für das Fleisch drumherum. Er war der Typ, der gern mit Männern redet, ein freundliches Hallo von einer Frau jedoch als Verführungsversuch ansieht. Und deshalb mochte ich ihn nicht direkt ansprechen. Zerschlagen machte ich Feierabend und hörte im Kopf meine Großmutter lachen. Du hast so viel Grips, sagte sie gerne. So viel Grips, dass du dir in einer Minute mehr Sorgen machen kannst als andere Leute in einem ganzen Jahr. Hast du schon die Krankenhäuser nach diesen Devons abgeklappert? Die Leichen halt? Ich habe überall gesucht, du Schlaukopf. Außer unter deinen T-Shirts. Nein. Ach, Ross, ich müsste bei Mooney auspacken. Ich sollte schauen, dass ich aus der Sache rauskomme, so schnell wie möglich. Aber mir fällt nur dauernd meine Großmutter ein. Fremder Hand vertrauen heißt, die Katze im Sack kaufen. Apropos Katze. Dein Kater hat sich beschwert. Der stand vor der Kiste, die jetzt viel höher ist als vorher. Ich meine, wieso eigentlich? Ich hätte ihm beinahe geholfen und alles auseinander gemacht. Lass bloß die Finger davon. Weißt du, Tomcat, der ist jetzt schon so groß, dass der braucht eine hohe Kiste, sonst macht er gleich daneben. Du kennst doch seine Faulheit. Hilf du lieber mir, wenn ich dich brauche. Sag's mir halt, es muss ja nicht umsonst sein. Du kriegst doch Honorar, oder? Endlich gelang es mir, Flaherty während einer Nacht zu verfolgen. Schon wieder eine Mord. Fenway Avenue 24. Mach ich, Gloria. Er war in einer völlig anderen Gegend, aber er sagte einfach, mach ich. Er fuhr zu einem ledierten, dreigeschossigen Gebäude. Der Mann, der zu Flaherty ins Taxi einstieg, trug, richtig, er trug eine Sporttasche. Ich folgte ihm in Richtung Franklin Park. Der Fahrgast wurde an der Brooklyn Avenue vor dem Fenway Park auf freien Fuß gesetzt. Seine Sporttasche blieb im Taxi. Und Flaherty brachte die Tasche auf direktem Weg in den Irish Pub. Und natürlich fragte ich mich allmählich, ob der Inhalt der Tasche nicht vielleicht aus ordentlichen kleinen Bündeln mit Banderolen bestand, ähnlich denen in TC's Katzenklo. Miss Carlyle? Hä? Ein riesiger Polizist mit rotem Gesicht lugte in mein Seitenfenster. Sie sind doch Carlotta Carlyle. Irgendwelche Probleme, Officer? Lieutenant Mooney will Sie sprechen, und zwar sofort. Ich werde Sie hinbringen, wenn's recht ist. Don't you hear me when I call? Mann, Mooney, ich bin nicht mehr deine Angestellte. Es ging nicht anders, den Carlotta. Den Zugochsen, Mooney. Bitte, setz dich. Oh, Mann. Ich hatte viel zu viel Wut im Bauch. Ich hasse Moonies Büro, weil es mich an früher erinnert. Hinzu kam noch, dass ich an Sam dachte, wenn ich Mooney anschaute. Und das war mir unangenehm, denn warum sollte Mooney mich an Sam erinnern? Warum bekam ich Schuldgefühle, wenn ich Mooney ins Gesicht sah? Ich hasse Schuldgefühle. Kaffee? Bin ich verhaftet oder was? Jesus Maria, tut mir leid, dass ich dein Leben durcheinander gebracht habe. Ich wollte dir nur einen Gefallen tun. Na, vielen Dank. Aber du bist ja nie und nirgends zu erreichen. Vergiss es, du kannst gehen. Er griff nach einem Aktenordner, als habe er mich vergessen. Er nahm ein Blatt heraus, es fiel ihm aus der Hand und ich verstand sofort, dass er es absichtlich fallen ließ. Noch beim Lesen ließ ich mich auf den Gästestuhl nieder. Ein total widerliches Kunststoffmöbel. Es geht dich natürlich gar nichts an. Was ich in der Hand hielt, war das Vorstrafenregister eines gewissen Thomas Charles Carlyle. Einfacher Diebstahl, schwerer Diebstahl, dreimal illegaler Waffenbesitz, zweimal Vergewaltigung und Notzucht, bewaffneter Raubüberfall. Beigefügt waren Kopfbilder. Seine Nase war auf einer Gesichtshälfte vermatscht. Seine Lippen waren zerschnitten und verquollen. Ein Auge war zugeschwollen. Er trug einen Schnauzbart zur Schau. Carlotta, es gibt keine Immobilienfirma in Cedar Wash. Was? Dieser Thomas C. Carlyle wird vom FBI gesucht. Sie glauben, er steht mit einer Gruppe Rechtsradikaler in Verbindung. Mit der New Survivalist League. Sie haben eine heiße Spur. Ja, und was habe ich damit zu tun? Das FBI benutzt dieses Preisausschreiben, um ihn auszuräuchern. Das haben sie vor ein paar Jahren in Florida an ein paar anderen Stinktieren ausprobiert. Und es scheint jedes Mal zu klappen. Sie hören dein Telefon ab, Carlotta. Also keine 20.000. Tja, dann kriegt Tisi doch kein Festmenü mit Katzenkaviar. Die FBI-Leute sind eigentlich angewiesen, uns zu informieren, statt ihren eigenen Scheißzirkus abzuziehen. Was die hier machen, heißt für mich, dass sie uns für Rindviecher halten. Ja, und mich? Du hast doch diesen Mist nicht geglaubt, oder? Carlotta, weißt du, warum du nicht bei der Polizei durchgehalten hast? Deine Fantasie läuft mit dir davon, jedes Mal. Falsch, Moni. Ich bin nicht klargekommen, weil ich keinem in den Arsch gekrochen bin. Soll ich jetzt dem FBI sagen, sie wären auf dem Holzweg? Sag mal, und stört es das FBI nicht, mich mit Rechtsradikalen in Verbindung zu bringen? Einfach so, ohne jede Recherche? Die wollen schnellen Erfolg. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, ich weiß, ich schwöre dir, dass sie nicht auf mir sitzen. Na schön, gut. Ich würde es diesen FBI-Scheißern nicht mal sagen, wenn ihr Arsch in Flammen stünde. Noch sauer auf mich? Nein? Wann wird deine Mrs. Devons aus dem Krankenhaus entlassen? Miss Devons, morgen. Braucht sie eigentlich zu Hause auch Polizeischutz? Ich glaube nicht. Mir fehlt jeder Mann. Die Taxifahrer werden auf sie aufpassen, sobald ich sie eingeweiht habe. Sag mal, hast du kürzlich irgendwelche Gerüchte von Waffenschmuggel gehört? Hat vielleicht jemand von einem Aufleben der IAA in Boston gesprochen? Kein Ton, wieso? Ach, ja. Ja, lass gut sein, Moni. Ich bin müde. Andermal. Das hast du schön gesagt, Carlotta. Wie eine Ehefrau. Oh, when you got a good friend, Lord, stay right by your side. Allmählich bekam ich ein ungutes Gefühl im Magen, wenn ich an Eugene Devons dachte. Was ich nicht herausbekam, war Sam Janellis Rolle. Sam wollte nicht ins Bild passen. IRA und Janellis sind zwei Paar Stiefel. Warum hatten Boyle und Flaherty fremde Sporttaschen in den Pub getragen wie eine heimwärts fliegende Taube? Ich habe gelernt, nicht um jeden Preis einschlafen zu wollen, wenn ich nicht schlafen kann. Also stand ich auf, fluchte ein wenig, zog mir bequeme alte Jeans und einen langen Strickpullover an, aß Eier mit Speck und lenkte mein Auto zum Irish Pub zurück, als sei ich nie unterbrochen worden. Ich habe schon öfter Autos geknackt, mit allem, was mir in die Finger kam. Von verbogenen Drahtkleiderbügeln an bis hin zu hochspezialisiertem Wunderwerkzeug, das ein Autodieb, den ich einmal verhaftet hatte, mir freundlicherweise hinterließ. Aber in John Flahertys Taxi einzubrechen war gar nicht so ohne. Der Parkplatz war hell erleuchtet und die Harvard Street besitzt große Anziehungskraft und wird dauernd von Polizeistreifen abgefahren. Im Handschuhfach fand ich ein Päckchen, ohne Adresse. Mit grünen Schmucksiegeln gesichert, in die Initialen GBA eingeprägt waren. Es war leicht. Ich schüttelte nichts. Ich roch daran kein Hinweis. Ich rechnete mir aus, dass eine Sporttasche etwa 30 solche Schachteln fassen konnte. Ich verkniff mir vorsichtshalber das Zeug zu stibitzen. Ich fotografierte es nur und legte es ins Handschuhfach zurück. Ich musste wohl an einer Ecke zu fest angepackt haben, denn auf einmal zeigte sich ein kleiner Riss im Päckchen. Etwas wie Puderzucker blieb mir an den Fingern kleben. Sie transportierten also gar kein Geld. Sie kutschierten Koks in der Gegend herum. Unter einem Stadtplan von Boston lugte ein weißliches Rechteck hervor. Ich zog es heraus. Es war eine Postkarte aus Irland. Eine Landschaft mit Hügeln und zufriedenen Schafen. Sie war unterschrieben mit Eugene. Die klaute ich. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich zu leise spreche oder zu langsam. Das musste man Margaret Devins lassen. Kaum aus dem Krankenhaus heraus war sie schon die perfekte Gastgeberin. Sie sagte nicht, dass ihr der Mund und das Kinn noch immer von den Schlägen schmerzten. Das hatte sie auch gar nicht nötig. Die Taxifahrer saßen da, als seien sie dazu verurteilt, von einer unbequemen Kirchenbank aus einer langen Predigt zu lauschen. Meine Detektivin wird euch erklären, warum ich euch eingeladen habe. Ich konzentrierte mich gleich auf die Sporttaschen. Ich zeigte Abzüge der Fotos des braun eingewickelten Päckchens. Ich lenkte ihre Aufmerksamkeit auf das weiße Pulver. Und allmählich begriffen sie, wozu Flaherty sie missbraucht hatte. Als Drogenkuriere. Margaret wurde lauter. Ihr seid wirklich Narren! Schlimm genug, dass Taxifahrer der IRA aushelfen wollen. Noch schlimmer, dass ihr für kriminelle Drogen herumkutschiert. Da ist gar nichts bewiesen. Warum ist Flaherty nicht da? Der könnte alles erklären. Das ganze dumme Gerede wäre vom Tisch, Margaret Devins. Jetzt hört mal, es hilft alles nichts. Ich habe mit den Bullen gesprochen. Alles, was nach Irland geht, wird überwacht. Was ihr gesammelt habt, ist zu 100% ins Drogengeschäft gegangen. Ihr habt für Flaherty den dummen Max gespielt. Und ich für meinen Teil glaube das nicht. Ja, Flaherty hat ein Strafregister, das ich sehen lassen kann. Und du, Boyle, kannst mich gern widerlegen. Du brauchst nur zu sagen, ich habe eins der Päckchen aufgemacht und drin war nichts anderes als eine hübsche Pistole für die IAA mit einem grünen Schleifchen um die Trommel. Oh mein Gott. Wo ist Eugene also? Ihr müsst wissen, was aus meinem Bruder geworden ist. Flaherty hat eine Postkarte von ihm. Aus Irland. Ja, das ist nicht seine Handschrift, das steht fest. Wieso haben Sie ihn nicht gefunden? Weil ihr gemauert habt, ihr Schlauberger. Ihr müsst alle in den Knast. Alle. Ich weiß jetzt einiges über das Verteilersystem. Ich weiß, dass es unter dem Codenamen Maud abgewickelt wird. Maud ist eine irische Freiheitskämpferin gewesen und das missbrauchen diese Kerle für ihre Schweinereien. Und immer rief eine Frau die Zentrale an, so dass Gloria keinen Verdacht schöpfte. Nicht zu oft und nie zweimal vom gleichen Platz aus. Wir nehmen uns Flaherty vor, bis er ausspuckt, was mit Gene passiert ist. Sie fingen an, über Flaherty zu schimpfen. Und ich saß da und grübelte krampfhaft, ziehe ich Sam mit rein oder nicht. Bis die Taxikreuzer eine Idee hatten. Sie würden eine Liste machen mit allen Adressen der Lieferanten und Abnehmer von Maud. Und ihre emsige Tätigkeit vor Flaherty geheim halten. Margarets Bruder hatten wir damit natürlich immer noch nicht. Ich habe einen Stall voll Idioten. Da tischt ihnen eine Geschichte von IRA-Kontakten auf und es dauert nicht lange. Und sie sammeln Geld für ihn, fahren seine Drogen in der Stadt herum und sind auch noch stolz wie Oscar. Es gibt unter Umständen einen Ausweg, um Green und White rauszuhalten oder im Hintergrund zu verstecken. Im Hintergrund verstecken? Mir bricht jetzt schon der kalte Schweiß aus. Du hast doch nicht etwa einen Plan? Doch, natürlich. Natürlich hat sie einen Plan. Und hält dein Plan auch meinen Arsch aus dem Knast heraus? Sie sah mich an und ich spürte, Gloria hatte Angst. Mir fiel prompt wieder der Satz meiner Großmutter ein. Das Leben ist ein schlimmes Kopfweh auf einer lauten Straße. Wieso kannst du mir das nicht im Büro erzählen? Moni, Meinst du nicht, du bist mir immer noch einen Gefallen schuldig? Nein, wir sind längst quitt. Aber würdest du nicht gern dem FBI eins auswischen? Könnte sein. Also entweder geht am Freitag alles über die Bühne oder ich geb's ab an dich. Alles, das ganze Ding. Mein Wort darauf. Hängt es mit TC zusammen? Auch. Bist du sicher, dass das FBI immer noch mein Telefon abhört? Du, ganz sicher, wieso? Habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich dir alle Einzelheiten auf einen Zettel geschrieben. Lies ihn in Ruhe. Aber eins sage ich dir gleich. Es wird eine Heidenarbeit, was ich vorhabe. Also, wenn du lieber aussteigen willst, gib mir Bescheid. So kenne ich dich gar nicht, Carlotta. Ich steige nie aus. Und was machen wir nach der Heidenarbeit? Ich kenne die Gegend um den alten Greyhound-Busbahnhof am Park Square noch aus Polizeitagen. Dieses schlecht beleuchtete, nach Urin und ranzigem Fett stinkende Loch, das Zuhälter magisch anzog. Dort lauerten sie Nacht für Nacht auf die Busse aus Peoria, um die einsamen jungen Ausreißerinnen mit den hungrigen Augen in Empfang zu nehmen. Hast eine Bleibe? Willst du einen Joint? Laut Boyle übernahm Flaherty Busdepot und Bahnhofsfahrten selbst. Er dealte nicht über Janelli-Kanäle. Er musste eigene Verbindungen geknüpft haben. Vielleicht, dachte er, wenn er sich erst im Alleingang Sporen verdient hätte, könnte er zu Papa Janelli gehen und seinen rechtmäßigen Platz im Familienunternehmen beanspruchen. Eugene Devons musste Verdacht geschöpft haben, musste ihm auf einer seiner Bahnhofstouren gefolgt sein. Wie Eugene das Geld an sich gebracht hatte, wusste ich nicht. Aber warum er das Geld noch hatte, ahnte ich. Jemand hatte Eugene getötet, ehe er gesagt hatte, wo das Geld war. Mord hat sich gemeldet vom Busbahnhof aus. Ich habe der Frau gesagt, es würde eine halbe Stunde oder länger dauern, bis ein Taxi frei sei. Ihr habt also Zeit. Okay, danke. Ich sag Mooney Bescheid. Ich muss erst nach Hause, Gloria. Lemon ruft mich an. Er spielt den TC Carlyle. Lemon, wer ist Lemon? Der Freund von Ross. Der kann sich auch mal nützlich machen. Hey, ich habe dich vermisst, Schatz. Baby, endlich! Wie wär's, wenn ich dich am Trailbell Terminal abhole, ja? In einer halben Stunde in Ordnung? Ich kann's kaum erwarten, Baby! Mir geht's genauso, Schatz. Und sieh zu, dass du nicht zu spät kommst. Okay. Ich will nicht, dass mich jemand da rumhängen sieht. Oh, ich bin scharf auf dich. Yeah. Ich griff mir den Kater und zwängte ihm mit Mühe ein Halsband um. Er starrte mich ungläubig an und schärfte seine Krallen an mir. Ich nahm den Revolver aus der Umhängetasche und klemmte das Ding in den Jeansbund. TC beruhigte sich. Er musste mit. Ich brachte ihn in meinen Wagen und raste die Storrow Street zum Southeast Expressway hinunter zum Busbahnhof. Ließ TC im Auto und sah mich überall um. Jungs, nicht die Rolltreppe, die normale. Er war in Begleitung zweier Leibwächter. Ich sah, wie Flaherty eine Aktentasche aus einem Schließfach holte. Die drei nahmen jetzt eine andere Treppe. Ich folgte, aber mir folgte auch jemand. Ich tat, als sähe ich die Herren nicht und beobachtete den Tausch der Taschen in einem der Korridore. Geben Sie mir die Sporttasche und gehen Sie mit meiner Aktentasche zu Tor 3. Es war eine junge Frau mit zwei Muskeltypen, ähnlich denen, die Flaherty bei sich hatte. Ich trat direkt auf Flaherty zu. Tommy! Was will denn die? Aber ich bin's doch, Tommy, Baby, Thomas! Alles fallen lassen. Hände hoch, Gesichter an die Wand. Wird's bald. Offenbar wollte niemand das glänzende Linoleum mit Blut besudeln. Ich war rundum zufrieden. Vielen Dank, Mr. Andrews, oder wie immer Sie heißen. Wir übernehmen jetzt. Hauen Sie ab, diese Leute sind in Bundesgewahrsam. Ich habe einen Haftbefehl zur Festnahme von Thomas C. Carlyle. Wir haben eben einen entscheidenden Schlag gegen die New Survivalist League geführt. Also machen Sie, dass Sie wegkommen, Thomas, Officer. Was? Aber das bin ich doch gar nicht. Hören Sie, irgendwer hat hier einen Riesenfehler gemacht. Er hat recht. Sie können Ihren Haftbefehl als Klopapier benutzen. Sie haben bei einer örtlichen Drogenfahndung assistiert. Wir danken für die Mithilfe, aber jetzt sollten Sie sich verkrümeln. Sie haben sie nicht mehr alle. Was ich habe, sind ebenfalls Haftbefehle, aber auf die richtigen Namen. Mooney, TC sitzt im Auto. Soll ich ihn holen? Mr. Andrews, Sie waren hinter einem Kater her. Schicken Sie einen Ihrer Männer hin, um ihn über seine Rechte zu informieren. Wollen Sie damit sagen, dass Sie von... dass Sie von dieser ganzen Farce gewusst haben. Farce? Ach richtig, Farce. Sie meinen die Farce mit Ihrem Preisausschreiben. Das FBI ist doch immer wieder originell. Bloß jedes Mal mit demselben Witz, habe ich recht? Sie waren zu sehr in Ihren Männerstreit verhakt. Flaherty gab ein Zeichen und das Trio rannte im Hasenzickzack mitten durch alle Leute im Flur, in der Halle, durch die Tore, weg. Und plötzlich ballerten Polizisten durch die Gegend. Ich rannte in die entgegengesetzte Richtung und hatte den richtigen Riecher. Auf dem Vorplatz kam mir Flaherty entgegen. Innerhalb zweier Sekunden richteten wir beide die Revolver aufeinander. Ich hätte beinahe abgedrückt. Wirklich. Sam hin, Sam her, ich hätte den Neffen abgeknallt. Er oder ich. Das war etwas, was ich bei der Polizei gelernt hatte. Runter, Carlotta! Soldiers are we, whose lives are pledged to love. Ich war womöglich die Einzige, die Flaherty als Mörder gesehen hatte. Er trug keine Polizeiuniform, sondern einen Tarnanzug und eine schwarze Kapuze mit Sichtschlitzen für die Augen. Im Nu war der Mann verschwunden. Ich habe nie herausbekommen, wer von den irischen Käuzen die echte IRA benachrichtigt hatte. Jedenfalls verstand der Schütze sein Handwerk. Flaherty war sofort tot. Na, war ich als Thomasy nicht super sexy? Hm? Bezahlt habe ich schon. Für den Rest ist Ross zuständig. Klar, wer sonst? Dann ab in die Falle. Hm? Ich hab dich so vermisst, Baby. You pretty thing. Let me buy you wedding ring. 6 Tage nach der Busdepotnacht wurden die sterblichen Überreste von Eugene Devons aus dem Hafenbecken gezogen, in der Nähe der Stelle, an der sein Taxi Lea aufgefunden worden war, nicht weit vom Busbahnhof entfernt. Am Abend nach der Beerdigung besuchte mich Margaret. Ich will nichts von dem Geld, das meine ich bitter ernst. Und die alten Käuze und die IRA brauchen überhaupt nichts davon zu wissen. Margaret, es gibt wohltätige Einrichtungen und sowas. Noch kommen Sie mir gar nicht mit sowas. Ich will nur, was Eugene auch gewollt hätte, wenn er Ihnen begegnet wäre, Carlotta. Also sagen Sie schon ja. Behalten Sie das Geld und machen Sie was Gutes draus. Das Leben geht weiter. Und es gibt wenig Liebe auf der Welt. Ich zahlte mir mein Honorar und ich überwies dem Tierschutzverein eine Spende im Namen von TC. Der größere Teil wird für etwas Gutes, ganz in Margaret Devons Sinne verwendet. Eine Ausbildungsrücklage für Paulina, mein kleines Latina-Patenkind. Wie sagte meine Großmutter doch so gerne, ein Mensch soll leben, nur für Neugierigkeit wegen. Und sei es nur der Neugierde zuliebe. Let me buy you wedding ring. Let me hear the choir sing. Oh, pretty thing. Carlotta steigt ein. Kriminalhörspiel von Joy Markert nach dem gleichnamigen Roman von Linda Barnes. Deutsch von Erika Ifang. Carlotta Carlyle, Christiane von Pöllnitz, Moni, Stefan Gossler, Ross, Elena Ulich, Lemon, Aykut Kajacik, Gloria, Holly Jane Rawlins, Sam, Frank Panhans, Margaret Devins, Ingeborg Metschinski, Flaherty, Wolfgang Ostberg, Boyle, Harald Warmbrunn, Mr. Andrews, Christian Standke, Polizist, Oliver Nitsche. Schnitt Alexander Brennecke und Hermann Leppich. Ton Martin Eichberg. Regieassistenz Gabi Figge. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.